Hi friends and good morning again to you. Hallo Freunde und wieder guten Morgen an alle. We are slowly coming to the end of chapter 16 of John. Wir kommen langsam zum Ende von Kapitel 16 von Johannes. His disciples said. Vers 29. Seine Jünger sagten: At last you speak and trust clearly and not using veiled speech and metaphors. Endlich redest du klar mit uns und verwendest keine verschleierte Sprache und Metaphern. But you know what's interesting? Aber weißt du, was interessant ist? He told them that later, when he will come back, he will tell them clearly and not in metaphors. Er sagte ihnen, dass er später, wenn er zurückkommt, klar und ohne Metaphern reden wird. He said here what he said several times already. Er sagte hier, was er schon einige Male zuvor gesagt hatte. What made it clearer now and it wasn't clearer before? Was machte es jetzt deutlicher, was vorher nicht klar war? We don't know, but I can imagine that they finally began to open their heart. Wir wissen es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie endlich anfingen, ihre Herzen zu öffnen. Remember, we talked about the heart. Erinnere dich, wir sprachen über das Herz. The more your heart are open, the clearer you will hear him. Je offener dein Herz ist, desto deutlicher wirst du ihn hören. Look what they said. Schau, was sie sagten. Now we understand that you know everything and there is to know. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt, was es zu wissen gibt. And we don't need to question you anymore. Und wir brauchen dich nicht weiter zu fragen. And everything you've taught us convinces us that you have come directly from God. Und alles, was du uns gelehrt hast, überzeugt uns davon, dass du direkt von Gott gekommen bist. You know, this is really, really interesting. Das ist wirklich, wirklich interessant. Because here is what he said in verse 27. Denn in Vers 27 sagte er, He says, the Father tenderly loves you because you believe that I've come from God. Denn der Vater liebt euch zärtlich, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Now they said, hey, we believe that you've come from God. Und jetzt sagen sie, hey, wir glauben, dass du von Gott gekommen bist. So do you know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? Just a couple of chapters before, they didn't believe or understand any of these things. Nur ein paar Kapitel zuvor hatten sie nichts von diesen Dingen verstanden. Now they chose to believe. Jetzt entschieden sie sich zu glauben. And it's interesting, it seems that there's a real connection to believing and having an unveiled and open heart. Es ist interessant, dass es eine echte Verbindung zwischen Glauben und einem unverhüllten Herzen zu geben scheint. You know, suddenly they said, hey, we have no more questions. Plötzlich sagen sie, hey, wir haben keine Fragen mehr. Guys, when you come to real life of faith and walking by faith and believing, wenn du zu echtem Glauben und Leben im Glauben gelangst und wirklich glaubst, you will come to the same place where they were, you have no more further questions. Dann kommst du an den Ort, wo sie waren, nämlich, dass du keine Fragen mehr hast. You know, and then you will truly be convinced in your heart. Und dann wirst du wirklich in deinem Herzen überzeugt sein. Many times we try first to have so many proofs and evidence and being convinced in our hearts. Oft versuchen wir zuerst so viele Anzeichen und Beweise zu haben und überzeugt zu sein im Herzen. And then we believe. Und dann glauben wir. But that's the wrong way around. Aber das ist die falsche Reihenfolge. You see, first they believed and now they had everything understood. Erst glaubten sie und dann verstanden sie alles. Hebrews says this. Hebräer sagt, By faith we understand that the worlds were made by God. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. We want to understand and then believe, but the Bible says first we believe and then we understand. Wir wollen erst verstehen und dann glauben, aber die Bibel sagt, dass wir erst glauben müssen und dann verstehen werden. So they came to a place of believing and they also came to a place of understanding. Sie kamen also an den Punkt zu glauben und auch an den Punkt zu verstehen. Look at Jesus' answer in verse 31, it's so good. Schau, was Jesus in Vers 31 antwortet, das ist so gut. Jesus replied, now you finally believe in me. Jesus antwortete, jetzt endlich glaubt ihr an mich. Listen to me. Hör mir zu. 3.5 years Jesus rebuked them for their unbelief. 3.5 Jahre wies Jesus sie wegen ihres Unglaubens zurecht. He showed them signs, wonders and miracles every day, including raising the dead. Er demonstrierte ihnen täglich Zeichen und Wunder, inklusive Totenauferweckung. And over again he was frustrated because they did not believe in him. Und immer wieder war er frustriert, weil sie nicht an ihn glaubten. No, I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. But when I read the gospel, aber wenn ich das Evangelium lese, and when I read everything that went on in the lives of them and Jesus together, und alles das, was im Leben der Jünger mit Jesus zusammen geschah, over and over and over again, immer und immer wieder, I see that kind of frustration in Jesus. Ah, why don't you believe? Erkenne ich dann bei Jesus eine Art Frust, ein Warum glaubt ihr denn nicht? How much longer do I have to you be with you unbelieving people? Wie lange muss ich denn noch mit euch ungläubigen Leuten hier sein? And now here is Jesus. Und hier sagt jetzt Jesus. Finally. Endlich. Been waiting for this for 3.5 years. Darauf habe ich 3.5 Jahre gewartet. I wonder when Jesus looks at us. Ich frage mich, wenn Jesus uns anschaut. And we've tried to convince us over and over and over again and we haven't believed. Und immer wieder versuchte, uns zu überzeugen, wir aber nicht glaubten. And we want one more sign and one more evidence. Und wir noch ein Zeichen und noch einen Beweis wollen. One more miracles. Noch ein Wunder. But finally our hearts come to the place of truly believing. Und unsere Herzen dann an den Punkt kommen, wirklich zu glauben. I wonder over how many of us Jesus has also sighed a sigh of relief. Frage ich mich, bei wie vielen von uns Jesus dann von Erleichterung seufzte. Ah, Reinhard, finally you believe. Ah, Reinhard, endlich glaubst du. My friend. Mein Freund. Let Jesus have the sigh of relief today. Lass Jesus heute diesen Seufzer tun. Trust him, believe in him with all of your heart. Vertraue ihm. Glaube ihm von ganzem Herzen. Don't be like a disciple and where he needs 3.5 years to convince you to believe. Sei nicht wie die Jünger, bei denen 3.5 Jahre brauchte, sie zu überzeugen, bis sie glaubten. Believe. Glaube. He is a God that's trustworthy. Er ist ein vertrauenswürdiger Gott. And he is a God that we can believe and then our hearts will become enlightened. Und er ist ein Gott, dem wir glauben können, damit unsere Herzen erleuchtet werden. Remember. Denk daran. When we walk in faith, Jesus sighs a sigh of relief. Wenn wir im Glauben leben, seufzt Jesus erleichtert. Please the heart of the Lord and walk by faith. Erfreue das Herz des Herrn und lebe im Glauben. See you tomorrow. Bis morgen.